Приложение. Das können Sie gut gebrauchen. Erste Lektion. Um die Welt herum. Вокруг света. Um die Welt herum. Kontinente. Europa. Amerika. Afrika. Asien. Australien. Die Antarktis. Die Arktis. Länder. Großbritannien. England. Frankreich. Italien. Spanien. Portugal. Schweden. Norwegen. Finnland. Russland. Die Ukraine. Polen. Tschechien. Bulgarien. Rumänien. Ungarn. Israel. Ägypten. Der Libanon. Indien. Japan. China. Die Mongolei. Staaten. Die BRD. Die Bundesrepublik Deutschland. Die USA. Städte. London. Paris. Rom. Madrid. Lissabon. Stockholm. Oslo. Kopenhagen. Moskau. Warschau. Prag. Sofia. Bukarest. Budapest. Athen. Kairo. Jerusalem. Istanbul. Tokio. Peking. Völker. Die Amerikaner. Die Amerikaner. Die Amerikanerin. Die Amerikanerinnen. Engländer. Italiener. Spanier. Inder. Japaner. Palästinenser. Der Franzose. Die Franzosen. Die Französin. Die Französinnen. Portugiese. Schwede. Norwege. Däne. Finne. Pole. Tscheche. Slowake. Bulgare. Rumäne. Ungare. Jude. Türke. Chinese. Vietnamese. Der Israeli. Die Israelis. Konfessionen. Die katholische Kirche. Die evangelische Kirche. Die orthodoxe Kirche. Der Christ. Die Christen. Der Katholik. Die Katholiken. Der Protestant. Die Protestanten. Orthodoxe. Buddhist. Moslem. Die Moslems. Berufe. Tischler. Schlosser. Autoschlosser. Schmied. Schuster. Schneider. Koch. Bierbrauer. Fachgebiete. Die Wissenschaft. Mathematik, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, das Recht, die Philologie, Germanistik, Anglistik, Slawistik, die Wirtschaft, Ökonomik, der Maschinenbau, Straßenbau, die Technik, Kultur, Literatur, Architektur. Was es alles gibt in der Welt. Чего только нет на свете. Was es alles gibt in der Welt.